Ich war schon immer ein Optimist. Man schafft alles, wenn man nur will. Glaub an dich, glaub an mich, glaub an uns, bei allem, was wir tun. Der Himmel ist unendlich weit. Was weiß denn ich von Raum und Zeit? Und wie viele leuchtende Sterne da oben wohl stehen? Aber eines weiß ich ganz genau: Ich bin geboren, um dich zu lieben, um für dich da zu sein, bin ich geboren. Ich bin geboren, um dich zu lieben, um für dich da zu sein, bin ich geboren. Ich schenk dir Liebe und all mein Glück, von dir bekomm ich's doppelt zurück. Und ich weiß, dass du für mich was Besonderes bist. Egal was kommt und was war, wir schaffen alles, kommen klar. Auch wenn ich nicht weiß, was uns beiden das Leben noch schenkt. Aber eines weiß ich ganz genau: Ich bin geboren, um dich